Schatten dieser Erde, die stets mal noch zum Hungern zwingt. Das Recht, die Glut im Kater Herde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern, hier der Sklaven, wach herauf. Ein Weg zu sein, Tag ist nicht länger, alles zu werden. Seite. Diese Welt muss